Ich habe nur 20.000 republikanische Credits. Ich nehme keine republikanische Credits. Nichts gut, kein Deal. Du wirst die republikanischen Credits akzeptieren. Nein, ich werde sie nicht akzeptieren. Du wirst die 20.000 republikanischen Credits akzeptieren. Bist du ein Jedi? Wieso fuchtelst du mit der Hand? Deine Tricks funktionieren bei mir nicht. Yeah, herzlich willkommen bei Die Propheten. Ja, herzlich willkommen. Ja, wie man hört, sind wir voll in Star Wars Stimmung hier. Ja, verständlicherweise, ne? Aber aus zweierlei Gründen, ne? Aus zweierlei. Ich würde mal sagen, Grund 1, Star Wars ist geil. Grund 2, Star Wars kommt wieder in die Kinos. Drei Gründe. Ne? Drei Gründe. Ja. Zum einen, Star Wars ist geil. Star Wars kommt jetzt in die Kinos nächste Woche. Und wir mögen Star Wars. Wie viele Tage sind es noch? Heute ist ja der 12.12. Ne? Der 12.12., dann sind es ja nur fünf. Ja, fünf Tage nur noch. Ne? Ja. Und das andere ist, ja, Star Wars sind ja auch unsere Wurzeln halt. Ne? Das heißt, wir können jetzt heute an diesem besonderen 12.12., der 12. Folge von uns, 12.12., 12. Folge. Wer die letzten Folgen verfolgt hat, weiß, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Und deswegen können wir natürlich heute auch so einen kleinen Rückblick machen auf unser bisheriges, was haben wir ausgerechnet, ein halbes Jahr? Halbes Jahr sind wir. Wir haben gestern nach dem Mittagessen schwadroniert. Vorgestern, genau. Vor 4 Tagen. Ja, das war... 5 Tage. Keine Ahnung, wann das war. Aber wir haben auf jeden Fall darüber geredet, dass wir jetzt schon ein halbes Jahr am Start sind. Und wir finden das geil. Also wir finden uns geil und wir finden es auch geil, dass wir so lange durchgehalten haben. Und ich muss auch sagen, die Investition, ich muss das mal hier so verschieben. Ah, jetzt wird es bestimmt Störgeräusche geben. Ach, das ist gar kein Problem. Es hat sich total gelohnt, diese Investition für diese Aufnahmegeräte zu machen. Absolut. Das sind ja mobile wir haben hier so einen Hall, weil der Raum so groß ist. Aber generell ist die Aufnahmequalität sehr, sehr gut. Ja, in der Tat. Da hat sich die Investition gelohnt. Und deswegen, oder damit sind wir ja eigentlich auch schon mal der Punkt, Rückblick. Ne? Also unser bisheriges halbes Jahr, was wir so alles gemacht haben. Was haben wir da denn so gemacht? Ja, wir waren ja wirklich. Aber wollen wir den Jahresrückblick nicht am besten in der nächsten Folge machen? Es ist ja kein Jahresrückblick, aber heute ist es Special-Folge. Aber ein Jahresrückblick, obwohl, nächste Folge machen wir mal ein paar Ausschnitte aus den alten Folgen und kommentieren die nochmal. Ein Weihnachtsspecial, meinst du? Ja. Weil nächste Folge ist Weihnachtsspecial. Ich finde, viele Sachen, da habe ich nicht drüber gelacht, als wir darüber geredet haben, aber ich habe gelacht, als ich es mir im Nachhinein nochmal angehört habe. Ja, also, dann würde ich sagen, das ist dann halt zum Thema Weihnachtsspecial. Halt, ne? Definitiv. Die leider 13. Folge, ne? Die leider 13. Ja. Ja, man kann nicht alles haben. Ja, ne? Aber dafür sind wir heute Vollgas am Start, am 12.12. Folge. Ich glaube, das können wir gar nicht genug erwähnen, oder? Ja, man muss auch mal sagen, also da war nicht Pinky und der Brain am Werk. Da waren Leute am Werk, die sind professionell. Die wissen das, wie man sowas macht. So PR und marketingtechnisch haben wir uns da Konzepte überlegt. Wie machen wir das denn jetzt einfach mal? Aber im Prinzip kann man auch sagen, sind wir ja beide Brains halt. Ne? Ja, also, sowieso. Uns fehlen halt nur die Pinkies halt. Ne? Ja, das ist das Problem. Nein, aber wir haben da einfach mal mega gut überlegt. Und stundenlang. Wir haben dann einfach gesagt, so nach langer Überlegung, Folge, die nach Folge 11 kommt, ist einfach 11.2. Ja, 11.5, ne? Ja, oder 11.5. Auf jeden Fall nicht 12. Teil 2 auf jeden Fall. Weil Folge 12 ist wann? Am 12.12. Ja, das ist ja nicht korrekt halt, ne? Ja. Und wie ich schon betonen muss, es gibt halt... Damit wir das nicht zu lang machen mit dem Rückblick. Also, blick mal zurück, deine Reflexion vielleicht unterm Strich. Was gefällt dir an dem Podcasten? Warum machst du das? Ja, also ich bock dich das an? Ist das geil? Definitiv. Ne? Also es ist halt eine Sache, mit der ich mich bisher vorher noch gar nicht so beschäftigt hatte. Mit dem Thema eigene Stimme, Audiokanal und halt auch sich so ein Publikum halt ja auch irgendwo zu öffnen in private Atmosphäre, da wir äußerst geheim agieren. Halt, ne? Mega geheim. Als Propheten ist das natürlich auch so. Man kann sich ja voll austoben, weil wir kennen das schon, ne? Ja. Keiner, ne? Ja. Das ist so. Man könnte recherchieren, also ich glaube, man würde auch... Nein. Also ich wüsste nicht, wie das geht. Wir haben zwar ein paar blitzekleine Brotkuchen bestreut. Aber nur kleine. Blitzekleine. Aber da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also, falls ihr immer noch nicht wisst, wer wir sind, lauscht mal in den alten Folgen. Alle. Alle Folgen. Und dann findet ihr auch heraus, wer wir sind. Ja, die gezielten Brotkrumen auffinden und so. Ne? Ja. Also wie so eine Schnitzeljagd haben wir das aufgebaut. Ja. Mit Absicht. ich natürlich. Auch. Aber ich finde es, also jetzt mein Statement dazu, ich hätte nie gedacht, dass du so lange mit mir einen Podcast durchziehst. Tja. Oder dass du überhaupt einen Podcast mit mir machst. Komm an, weißt du noch, als ich mit dieser Schnapsidee ins Büro kam und gesagt habe, ey Digga, wir müssen einen Podcast machen. Und ich habe innerlich voll gedacht so, ja, der sagt nee. Und als du ja gesagt hast, habe ich dir die erste Zeit nicht geglaubt, bis wir dann den ersten aufgenommen haben. Ja, siehst du, und bei mir war das also, ich muss das erste Mal googeln, was ist denn überhaupt ein Podcast? Ja, ne? Aber ich bin so nie gemacht, nie gehört. Ich finde es geil. Also mir macht Spaß, so alle zwei Wochen mal einfach Scheiße zu labern, da hat man mal ein Ventil. Obwohl, wir labern ja keine Scheiße, wir prophezeien. Mhm. Ne? Wir prophezeien hier am laufenden Band. Zumal, was ja auch noch irgendwo dazu kommt, wir mussten uns auch erstmal einspielen. Wir hatten ja am Anfang gedacht, wöchentlich machen wir das Ganze. Ja, dann, ne? Und wir haben wöchentlich. Wir haben halt gedacht, das wird hier ganz witzig. Und wir haben uns mega viele Konzepte ausgedacht irgendwie. Und Ideen einige, gesammelt. Einige erprobt, aber ich glaube, dieser Smalltalk, wo wir einfach Scheiße labern, ist einfach am besten, oder? Ja, aber wir... Nein, wir labern keine Scheiße. Dieser Smalltalk, in dem wir prophezeien und halt uns gegenseitig auch ein wenig aufziehen. Halt, ne? Ja, das ist ja auch immer wieder vorkommen. Das ist ja wie so ein Tagebuch, nur halt als Podcast. Ja. Wir sind halt Boys und Boys machen Podcasts und wenn wir jetzt Mädel, dann würden wir so einen Beauty-Blog auf YouTube machen. Ne? Ja, was wir natürlich nicht machen. So, ne? Ja, hallo, hier ist Dagi B und Bibis Beauty Place. Heute zeigen wir euch, wie man sich ein Kajal und Eyeliner aufträgt. Ja, aber dazu muss man natürlich auch sagen, wir können gerne so einen Podcast auch per Audio machen, weil wir halt wunderschöne Stimmen haben. Aber so mit Video können wir, glaube ich, nicht machen und so weiter. Dazu sind wir eigentlich viel zu hässlich, ne? Das ging nicht. Ich glaube, die Leute werden voll geblendet von und eingeschüchtert von dieser vom Charme und vom Äußeren. Na gut, Charme haben wir natürlich. Vom äußerlichen Antlitz. Das ist natürlich wahr, halt, ne? Aber vielleicht hätten wir uns verkleiden müssen, halt, ne? Ja, nein. Also wir sind schon coole Boys. Ja, coole Boys. Cool, kann man schon sagen, ne? Nein, sind ach, übrigens, wir sind voll die Nerds. Wenn das irgendeiner hört, denken die so, was sind das für Freaks? Die sagen so, ja, wir sind coole Boys. Das hast du ja nur G-Bro gesagt, von daher betrifft mich das nicht. Aber was ganz interessant ist, wenn wir ja so einen kleinen Rückblick sind, oder zum Abschluss vom Rückblick, könnten wir ja mal so grob durchzählen. Wer hat die letzte Wette gewonnen? Nicht nur die letzte, sondern insgesamt. Das ist ja für mich immer besonders viel spaßig. Also ich glaube, ich denke halt, insgesamt habe ich doch viel mehr Siege feiern dürfen hier live. Einige. Live, asynchron zeitlich würde ich sagen. Feiern können. Live. Ja, also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber du hast viele Dinge gewonnen. Ja. Und, was auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das Wichtige ist, dass ich halt die letzte Wette gewonnen habe. Stuttgart hat keine 5 Tore vom BVB kassiert. Ich habe gewonnen. Du schuldest mir... Ja, meilenweit gescheitert halt, ne? Also, aber passiert. Es war ein 4-1. Ein Tor hat gefehlt und... ja, da muss ich natürlich auch dazu sagen, dass natürlich 5 Tore. Aber wir hatten schon viel Spaß. Außenseiter. Eine coole Folge fand ich auch, die ich hier mit dem Jens Wienand gemacht habe, hier mit dem Comedian und hier Improvisationstheater macht, der DJ, Zuhälter. Der war ja unser erster Gast halt, ne? Wer weiß, wann wir unseren zweiten Gast bekommen. Ja, vielleicht... man weiß es nicht, ne? Überraschungen gibt's immer, ne? Ja, das ist halt immer so, man weiß es nicht so genau, ne? Also jetzt machen wir mal hier das Fenster zu. Welches Fenster? Welches Fenster? Ja, in diesem Raum. Ja, welchem Raum? In welchem Raum? Ja, das sind die Fragen. Das sind die Brotkrumen, die wir streuen. So, jetzt müssen alle Leute deutschlandweit durch die Häuser gehen und testen, welches Fenster das war, ob es sich genauso anhört. Ja, dass das Geräusch finden. Das gibt es auch im Radio öfters sein, ne? Das richtige Geräusch finden oder was? Ja, ja. Ja, ja. Irgendwie so mit. Ja, hier. Aber das ist nur so eine Lokalradio. Ja, ja, ja. Ne? Jetzt wissen die Leute natürlich wieder, wo sie googeln müssen. Ja, also alle überall Lokalsender. Ja, aber es gibt nicht jeden. Ich glaube, das machen die nur hier in unserem das Raum. Diese Geräusche? Ja, das machen die nur hier. Das, ja, das haben wir jetzt auch gemacht. Ne? Können die mal alles wieder aufhalten. Also, was für ein Geräusch war das denn? Ja, was war das? Also, hier, Freunde. Wir wissen es nicht so genau, ne? Das finde ich ja, ja. Aber jetzt, wo wir halt unseren Rückblick quasi abgeschlossen haben, locker weg, können wir eigentlich zum Ausblick kommen. Und Ausblick ist ja... Starwurst. Ja, Wurst. Starwurst. Wurst, ne? Ja, Star Wars. Diese Woche, das Spektakel des Jahres, voraussichtlich der beste Film, der jemals rausgekommen wird, vor allen Dingen von den Einspielergebnissen, da wette ich mit dir jetzt schon drauf, dass das wird der beste Film aller Zeiten wieder. Und bei dem Merchandising, was da abgeht. Das wird aber übertrieben, oder? Ja, das ist Weltklasse. Was Walt Disney, Weltklasse, naja, ich finde, die schlachten das Merchandise voll aus, um mega fett Kohle zu machen. Wenn du mal überlegst, du kannst heutzutage kaum noch in einen Supermarkt gehen und nicht jede zweite Verpackung irgendwas von Star Wars mega, ziehen, ne? Ey, in jedem scheiß Supermarkt gibt es irgendwelche Fanartikel, Hausschuhe, Sammelkarten, hier im Rewe zum Beispiel, da gibt es jetzt so kleine kleine Caps oder so, so quartettmäßige Karten. Da stehen dann so Werte drauf für Stormtroopers und so. Ja, Trading-Karten. Und die gibt's, ja, die kannst du traden und mit kämpfen. Ja, wie kämpfen? Und ich hab da schon einen Nachbarjungen abgezockt. Ja, hast gewonnen? Ja, klar. Ja. Wir gehen ja auch öfters. Nee, Nachbarsjunge eigentlich. Wir gehen ja auch öfters im Rewe einkaufen und dann hat man auch entsprechend mehr Karten. Und dann, der hatte da so 5 Stück und ich hatte dann eine Armee von 20 Karten. Könnten das schon wieder Brotkrumen gewesen sein? Das waren Brotkrumen. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja, aber es ist in der Tat wahr. Also, wer heutzutage irgendein Geschäft hat und irgendwie da was verkaufen will, der muss einfach nur ein bisschen Star Wars reinpacken und schon läuft das Ding wieder, ne? Ja, also so und nicht anders. Ja, ja, und also vor allen Dingen halt, das Tolle an der Sache ist, das geht ja nicht nur bis jetzt die Filme rauskommen. Das geht auch noch darüber hinaus ja, weiter. Natürlich. Das ist richtig cool. Die nächsten Wochen und Monate sind erstmal gesichert, ne? Ich habe jetzt auf meiner Weihnachtswunschliste bei Amazon habe ich jetzt einen Star Wars Jedi Bademantel. Ja, wer will den nicht haben, ne? Ja. Der fehlt mir noch. Übrigens. Echt? Ich brauchte noch. Ja. Also ich bin übrigens für alle. Sind überhaupt in deiner Größe? Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörenden. Für alle Zuhälter und Zuhälterinnen. Nein, nein. Ganz wichtig, ich muss leider gestehen, T-Bro, ich habe mich der dunklen Seite der Google-Macht angeschlossen. Und so, du musst für dich, du bist der T-Bro und bist dunkel. Ich ja, bei deinem Google. Bei der Google, Frage Google hat, das muss man ganz klar sagen, eine Umfrage gestartet. Man kann sich halt der dunklen oder hellen Seite anschließen. Und dann ist der Ladebalken auch ein rotes Laserschwert. Genau, das bei YouTube cooler. Zum Beispiel. Ne? Also, ich finde das auch, Rote immer geil. Rot ist yeah. so gefährlich, so mächtig und so. Auch bei Gmail oder Google Mail, da werden auch bestimmte Inhalte angepasst. Also richtig ja. klasse. Und man kann sich entscheiden, helle, dunkle Seite. Insgesamt wird dann auch ausgewertet, wie viele für welche Seite bisher eintreten. Das finde ich gut. Ich muss zugeben, ich bin zuerst bei der hellen Seite eingetreten, weil ich dachte, okay, ich bin ein cooler Typ und Jedi ein heller. Aber, dann ist mir eingefallen, ich habe ja die Ewoks gehasst. Ne? Ja. Und hab nicht abgeworfen können, dass die Elite-Truppen der Sturmtruppen da fertig machen können mit ihren aber ich finde auch so, Kinderwerkzeugen. Die, und dann habe ich mir gedacht, nee, da muss ich leider jetzt noch zu den Dunkeln halten. Ne? Die Stormtrooper, die sehen ja auch viel cooler aus. Muss man einfach mal sagen. Oder auch Darth Vader. Oder, ja, oder viel Darth, geiles Design. Darth Maul. Und ja. wie die alle, gut, den Imperator fand ich nie so cool. Aber ja. die hatten alle so einen mega geilen Auftritt irgendwie. Ja, stell doch mal Darth Vader so neben diesen kleinen Bauern Jung Luke. Ne? Ja. Ja. Nix. Ja, oder auch diese Bösen da, ja gut, jetzt diese Handelsföderation, die war immer scheiße. Ja, aber die anderen, um die Geld, waren, Kapital, ne? Die waren immer irgendwie cool. Die einzigen, die ich nicht so cool fand, waren diese Kampfdroiden. Diese, die waren witzig. Ja, diese rollenden Bots, ja, die sind Rollen, gut. Die sind fand ich mächtig. Cool. Die fand ich ja, cool. Die hatten witzig. Auch Schutzschilde und die anderen, ja. die waren nur dumm. Ja, dumm und witzig, ne? Ja, so. Aber besser noch als die Ewoks, mal ganz ehrlich, die können nicht die Elite-Truppen des Imperiums einfach so mit. Ja. Hölzern, Stöckern und Steinen abschlachten. Ja, ja. Tut mir leid, das kaufe ich dir nicht ab. Und weißt du, was ich auch überlegt habe? Wenn die so einen Todesstern bauen, ne? Der ist ja schon groß. Also ich habe mal bei Google gesehen, der wäre so 10-mal so groß wie der Mond oder so. Ja, das große ist auf jeden Fall wie ein Planet, ne? Auf jeden Fall richtig fett. Also so groß wie ein mega krasser Planet. Mhm. Ich habe jetzt nicht so mit hier mit Astronomie. Habe ich es nicht so? Aber das okay. wäre ein mega fettes Ding, ne? Ja. So, und warum sollten die Leute so dumm sein und bei so einem Ding, das ist auch ein Konstruktionsfehler, da würde doch ja. kein Mensch drauf kommen, so einen Luftschacht bauen, der dann genau zum Kern führt, dass das ganze Ding dann hochgeht, wenn man da nur irgendwie da mal so einen Furz ganz macht. Einfach, ganz einfache Lösung für das Problem. Ja, das war nicht durch. Die Rebellen haben einfach einen Architekten eingeschleust, der den Tunnelstern ja, baut und einen Fehler einbaut, damit sie den kaputt sprengen können. Völlig logisch. Und die Rebellen waren ja überall irgendwo vernetzt, ne? Ja. Und wenn man in den Details geht, ach. Aber man muss auch immer so überlegen, vielleicht sind die ja gar nicht böse. Ich meine, ich bin auch heute noch nicht davon überzeugt, dass Gaddafi, Saddam Hussein böse waren. Die sind auch von unserer Sicht auf der dunklen Macht, aber vielleicht sind die Dunklen gar nicht so böse. Man muss es mal so betrachten. Das Imperium hat der Galaxis ohne Scheiß Frieden und Wohlstand gebracht. Das kann ja nichts böse sein, ne? Klar haben sie auch so ein paar Leute umgebracht, aber Frieden und Wohlstand, es gab zumindest keinen Krieg da mehr, ne? Klonkriege war vorbei, alles lief unter einer Herrschaft, klar wurden ein paar Leute unterdrückt und so, aber hey. Ja, es wird fünf Tränen rein. Ja, mein Gott, passiert halt. Ja, wenn dann halt so einer kommt und dann, keine Ahnung was, einfach mal Unterdrückung macht, Leute irgendwie in so Arbeitslager steckt, versklavt und ja. so. Aber er hat ehrlich, Gutes gebracht. Vor allem für die beiden Süß. Warte. Darf er das? die beiden Süß haben ja im Prinzip aber auch die ganzen Jedis umgebracht. Und ganz ehrlich, das waren auch schon gewisse Besserwisser oder sowas halt, ne? Die ganze ja, Zeit. Und wenn so Besserwisser die Galaxis regieren. Hm? Den einzigen Jedi, den ich cool fand, war Qui-Gon. Ja, Qui-Gon war cool. Obi-Wan fand ich zu nervig, den alten fand ich besser als den jungen. Nee, der junge ist viel cooler, der alte ist ein bisschen zu skurril. Ja, das ist deine Meinung. Ja. Und Anakin fand ich cool, bis er böse, obwohl als er böse wurde, fand ich richtig cool. War eigentlich besser, als er so nervig war, ne? Ja, so. Also davor immer hier mit seiner Padme und seine Love Stories und so. Ey, ganz ehrlich, wenn du als Kind Star Wars guckst, was interessiert dich deine Love Story, ey? Soll er die alte da wegballern oder soll es sein lassen? Aber ja, aber im ersten Film konnte das noch nicht. Ich will Blut und Kämpfe sehen. Ja, aber der musste natürlich erstmal lieben und so weiter, um dann halt auch dunkel werden zu können. Klar. Und er muss natürlich auch ein paar Kinder zeugen, ne? Die ihn dann halt wieder auf die richtige Spur bringen. Ja, ja, die Jedis, das sind ja wie Katholiken, ne? Die dürfen keine Kinder kriegen. Keine Nein, Kinder doch, doch, die kriegen ja aber auch, bei Star Wars kriegen die ja auch Kinder durchs Küssen halt, ne? Wie das bei vielen anderen Hollywood-Filmen ja auch ist. Echt jetzt? Klar. Ja, cool. Siehst du doch, die küssen sich und so, weil dann ist ja, Kinder. Und, ne? dann laufen die da über so eine Wiese, dann fällt er da von so einem Bullen runter ja, und denkt ja. So, sie denkt, er wäre tot und zack, bumm, schwanger. Ja, ne? Ja. So ist also, das halt, ne? Ja, und ganz ehrlich, wie ist Anakin entstanden? Das ist sogar offiziell, er wurde durch eine durch göttliche Schwangerschaft halt, ne? Durch die Macht. Das heißt, ohne Sex funktioniert das anders. Ja, das ist ja ein intertextueller Verweis zu der Bibel. Auf wen? Zur Bibel. Auf wer könnte es gewesen sein? Er ist Jesus. Ja, ist das so? Aber das ist ja schon Gotteslästerung, ne? Ja. Also dann geht ja George Lucas davon aus, dass Jesus irgendwann auch mal Darth Vader werden könnte. Ist es nicht so, dass Darth Vader im Prinzip dann auch für seine Sünden irgendwo gekreuzigt wird dann halt oder so? Ne? Yo, Digga, nein, der wird nicht gekreuzigt. Aber er ist ja quasi derjenige, der alles Böse des Imperiums in sich dann aussaugt, alle Sachen Jesus, tut. Hat denn Jesus Sünden gemacht? Nein, Jesus ist. Er hat die Sünden auf sich genommen der Welt. Und das hat Darth Vader im Prinzip auch getan. Nur indem er sie halt selbst auch vertan und dann halt. Ist ja aber auch Darth Vader derjenige, der am Ende das Heil bringt, weil also er das ist mir ein bisschen zu tief jetzt. Er bringt ja den letzten Bösen rum. Das, während er selbst wieder gut ist. Ja, meinst du, wir kriegen heute noch einen Gast rein? Man weiß es nie, ja, ne? Nächste Woche aber vielleicht, ne? Ja, ne? Ja. Man weiß es nicht. Ja. Aber, Star Wars, ne? Ich habe mir auch so ein paar Fragen überlegt, die vielleicht ganz interessant sein können. Du hast dir Fragen überlegt? Ja, zum Beispiel. Dann hau mal raus. Ja, ein paar Sachen haben wir gerade schon gesagt, aber speziell auf Jedis. Was ist denn so deine Lieblings-Star Wars-Figur? Bei den Jedis oder bei den Sith? Generell. Auch, es muss gar nicht Jedi oder Sith sein. Oder bevor wir das machen, könnten wir natürlich auch machen, bevor wir diese Frage jeweils beantworten, könnte die andere Person spekulieren, welches denn die Lieblingsfigur ist. Ja, dann spekulier doch mal, was meine Lieblingsfigur ist. Bei Star Wars insgesamt. Lieblingsfigur. Von allen Teilen, ne? Ja, also alle Filme, sagen wir, ne? Ja. Ich setze auf Han Solo. Wie kommst du darauf? Weil du als G-Bro auch eine gewisse schmugglerische Ausstrahlung hast. Eine Ausstrahlung von dem, das kriegen wir schon irgendwie hin, machen das einfach mal und dann läuft das. Auch wenn das nicht immer alles komplett gerade läuft, aber du hast immer einen Plan und du magst das, wenn Leute einen Plan haben und dann halt schnurstracks gerade Richtung Ziel marschieren halt. Ne? Ob das nur jetzt Geld ist oder die geile Prinzessin. Das ist dann ja eher egal, ne? Ja, aber in der Tat, er ist einer meiner, wenn nicht sogar einer meiner Lieblingsfiguren. Das Einzige, was ich nicht so geil an ihm finde, ist, dass er keine Macht hat. Er ist kein Jedi. Okay. Wer wäre denn von deinen Mächtigen dann halt an Han Solo vorbeigezogen? Ich fand ehrlich gesagt Qui-Gon cool, aber der war nur ein Film dabei. Mhm. Und Luke. Also Luke? Der sieht zwar scheiße aus, aber der hat Entwicklung gemacht, ne? Der greift zu den Sternen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man ja sagen, zum Todesstern, ne? Ja, das ist schon ganz interessant. Ne, den finde ich halt cool. Jetzt soll ich mal über. Dann habe ich ja schon relativ nah dran gelegt. Ja, also, ich habe so mehrere Lieblingsfiguren, ich lege mich da nicht so fest. Ja. Also, ich tippe mal, dass deine Lieblingsfigur Yoda ist, weil. Der so weise ist und so cool drauf. Yoda oder Mace Windu? Ja, da würde ich schon sagen, bist du relativ nah dran. Ich habe mir, glaube ich, auch nicht so direkt immer die Gedanken gemacht, also was meine absolute Lieblingsfigur wäre. Ich glaube, weil die halt so weise sind und Verantwortung übernehmen. und geil drauf sind und so weise immer einen guten Rat haben. Und ich glaube, du magst sowas, wenn Menschen einen Rat geben können. Oder Jedis. Ja, also das muss ich auch sagen. Also beide würden auf jeden Fall, glaube ich, ganz weit oben gesetzt sein. Also beide fand ich immer gut. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber beide hatten natürlich diese richtigen Badass-Momente halt. Ja, ne? Also ich finde eigentlich gar nicht so viel in den Filmen, da halt drumherum halt ein bisschen mehr. Aber Yoda, der Moment in Episode 2, wo Anakin gerade am Heulen ist, weil er seinen Arm verloren hat und in der Ecke liegt. Und Dooku möchte Obi-Wan und Anakin gerade halt quasi abschlachten. Und dann hört man so ganz langsam so klack, klack, klack. Kommt dann halt so Geräusch dann von so einem Gehstock. Und dann dreht sich Dooku um und sieht dann halt den lütschen Yoda, wie der halt reingehumpelt kommt. Da denkt man noch so, man hat bis zu dem Zeitpunkt nämlich noch Yoda noch nicht kämpfen sehen. Ja, ja. Und dann, Sekunde danach, sagt Yoda so, mein Freund, jetzt geht's ab. Richtig epische Musik. Und dann räumt er auf. Holt sein Lichtschwert raus und dann geht's ab. Und so weiter und so fort. Ja, der ging schon ab. Also und in den alten Episoden ist natürlich Yoda besonders cool am Anfang, wo er halt Luke verarscht halt, ne? Und so tut, als ob er irgend so ein blödes kleines Piepswesen wäre, das nichts zu sagen hat. Das nichts kann und testet ihn erstmal. Genau, ne? Also da muss ich sagen, ich glaube, Yoda ist da halt schon von den Filmen her, von mir ganz klar, Nummer 1. Ganz, ganz klar. Hast du noch mehr Fragen mitgebracht zu Star Wars? Ja, zum Beispiel die Frage, was würdest du im Star Wars Universum wohl machen? Ne? Wenn du die Möglichkeit hättest, da zu leben zu wollen. Ich würde, wärst du ein Jedi und wenn ja, wärst du ein guter Jedi oder vielleicht hast du auch das Problem dabei? Also ich würde dorthin gehen, wo ich mächtiger bin. Das heißt, du bist so, das klingt schon sehr nach dunkler Seite, ne? Ja, weil ich weiß nicht in welchem Teil, aber Unsterblichkeit finde ich cool. Und der Imperator sagt denen doch auch, dass die irgendwie so einen Weg haben, unsterblich zu werden. Ja. Gut, haben die Jedi aber so gesehen auch. Nur blöd als Geist dann halt, ne? Das ist die Frage. Ja, Geister sind langweilig. Also wolltest du kein Geist werden? Ja, Materie ist doch besser. Ja, okay. Also wäre bei dir endlich gerade klar, dass du dunkle Seite machen würdest halt, ne? Ja, kommt halt. Also ich denke halt dann ein bisschen an meinen Arsch, ne? Ich wäre zwar kein Motherfucker. Ich würde, glaube ich, nichts Böses tun wollen, aber. Also hättest du keinen Bock, irgendwelche Leute abzuschnetzeln oder sowas mit deinem coolen Licht. Das ist doch primitiv. Ich würde die dunkle Seite revolutionieren. Ach so. Ich würde die humanisieren. Ne? Also jedimisieren oder profizieren. Aber trotzdem halt in erster Linie deine eigenen Interessen verfolgt. Das hast du ja gesagt, dass du ja sicher. Also ich bin ja ein geiler Typ, privat und so, aber man muss auch gucken, wie man selber weiterkommt. Ne? Ja, und ich glaube, in so einem Universum wie im Star Wars Universum ist das gar nicht mal so verkehrt. Ne? So geil drauf zu sein. Also dann wirst du aber wahrscheinlich dann halt auch schon den Sith dann halt irgendwo anschließen oder den Bösen halt. Vielleicht. Und du? Ja, ich glaube. Die haben einfach die cooleren Moves, die geileren Schwerter. Ja, und die Philosophie passt auf jeden Fall zu dir halt, ne? Was du so sagst halt, ne? Über Leidenschaft, Stärke erlangen, Macht haben wollen, Unsterblichkeit zu kriegen. Ja, ich finde, man muss auch alles, was man macht, immer so eine gewisse Emotionalität reinhängen. Auch wenn sie mal negativ ist. Ja. Aber ansonsten ist man da irgendwie auch zu weich, ne? Man muss auch mal Emotions reinbringen. Ja, siehst du. Vibes, Feeling. Und ich finde, da haben wir eigentlich so das ideale Gegensatzpaar, weil ich dann tendenziell der Typ bin, der sagt so, komm, Emotionen, scheiß ich drauf, ne? Ja. Lieber einen kühlen Kopf bewahren, das Ganze kühl analysieren, aber dann auch die richtige Entscheidung treffen im Wohle der Menschheit, im Wohle der Masse, der Gemeinschaft. Und ich glaube, ich wäre halt, glaube ich, ein ganz guter Jedi, wenn ich die Macht haben würde. Wenn ich die Macht nicht hätte, hätte ich ein Problem, ne? Weil für einen Schmuggler bin ich nicht cool genug. Glücksspieler auch nicht cool genug. Was haben wir noch? Druide könnte ich vielleicht werden. Ja, halt, ne? Oder. So, ne? Aber wenn ich jetzt kein Druide bin, was kann man eigentlich werden so einfach? Als Mensch. C3PO würde zu dir passen. Als Mensch? Als Mensch würde ich... C3PO, als Mensch. Ja, das ist ja ein Druide, ne? Aber als Mensch würde ich wahrscheinlich irgendwie... Ja, so eine kleine Kantine schmeißen vielleicht, das kann ich mir vorstellen. Echt? Wäre das nicht so viel Elefant? Ja, also zumindest als guter Kellner einfach, ne? In so einer schönen Kantine, wo da regelmäßig ein paar Schlachten sind, man sieht ein paar Jedis und so, ne? Ich wäre gerne Jabba der Hutt. Also Verbrecher, Gangster, so. Nein, ach Jabba doch nicht, voll der Idiot, voll eklig. Oder ich könnte auch ein erfolgloser Kopfgeldjäger sein und sowas. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, oder? Ja. Müssen alleine die Gegend fahren, halt gucken, dass du irgendwen triffst und so versuchen zu kriegen. Tust du halt nicht, ne? Aber hey. So wie Boba. Ja, der ist ja relativ erfolgreich. Ist er erfolgreich? Ja, der ist der erfolgreichste Kopfgeldjäger in der Galaxis, den es gibt. Echt jetzt? Ja. Deswegen kommt er auch in den Filmen vor, ne? Und wird ja auch von den. Und warum erwischt er dann nie die Leute da? Riecht er ja. Wen? Er hat Han Solo erwischt und abgeliefert. Naja, eigentlich hat das ja Darth Vader. Nein, Darth Vader hat ihn kassiert. Einkassiert. Aber Fett hat ihn eingefroren und alles und dann halt. Ach nee, warte mal. Darth Vader hat ihn eingefroren? Nee, ganz anders. Darth Vader hat ihn. Nee, doch. Aber wieso hat denn Vader mit Fett zusammengearbeitet? Nee, die haben den dann Fett überlassen, weil Vader wollte Luke haben. Ah, so, ja, genau. Und dann haben die einen Abwasch gemacht und dann hat Fett hat dann Han Solo abgeliefert bei Jabba und Jabba hat dann Luke versucht einzubalten und Leia. Ja, aber streng genommen hat Boba es dann halt geschafft, seinen Auftrag bei Jabba the Hutt zu erfüllen und halt Jabba Han Solo, ja, Han Solo abzuliefern. Ja, bei mir ist er erfolgreich, gilt als erfolgreichster und bester Kopfgeldjäger. Ja, das mag schon sein. Und was würdest du wohl tun, wenn du keine Macht hättest im Star Wars Universum? Och, Mittagsschlaf oder so. Mittagsschlaf, ne? Ja, aber ich würde gerne zaubern können. Bist du ein Zauberer, also ohne die Macht zaubern können? Nee, ich glaube, ich werde ein Podcast. Podracer. Podracer, ja. Weil da müssten dann Leute in die reinsteigen, um dann halt ihn anzufangen. Nein, ich wäre gerne ein Racer, der so ein Pott. Ach so, also ein Rennfahrer. Rennfahrer, ja, ja. Anerkennung, Ruhm. Ah, stimmt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber du müsstest ständig in der staubigen Wüste von Tatooine rumrennen. Ne? Nein, nicht nur dort. Ich könnte auch in der Eiswüste von. Wie heißt das? Jet Eisley? Eismu oder so? Mos Eisley ist ja halt Tatooine. Ach so, okay. Es gibt auch sonst nur noch eine andere Bahn. Na, ne? Mehr gibt's ja, glaube ich. Ja, aber im Computerspiel gibt's auch Eisbahn. Achso, okay. Ja, ob das Kanon ist, man weiß es diese noch. Ob das, ja, da weiß man nie so, ne? Ob die da auch Glatteis haben und dann Winterreifen brauchen. Ja, schwierig. Zumal die gar keine Reifen haben, ne? Das ist dann eine Geschichte, ne? Aber wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, wir haben halt den Tiss. Ja, und ja, den Jedi hier im Bro-Feten-Team, ne? Was Boah, ich gehe hier voll rum, ey. Ja, ich weiß nicht, was da los ist halt, ne? Ja, was ist da los? Obwohl ich gute Laune habe. Hallo. Ja, Mensch, herzlich willkommen bei den Propheten. Wir reden gerade über Star Wars. Zu spät. Ne? Falls ihr gerade eingeschaltet habt. Ja, achso, ja, zwischendurch reingesprungen, ne? Ja, ja, das ist die beste. Wenn Sie jetzt noch anrufen, erhalten Sie 2 Stunden mehr Material kostenlos dazu. Ja, auf jeden Fall kann man. Ich habe noch ein paar Facts von Star Wars. Ja, dann hau mal raus. Ich habe nämlich gehört, The Return of Jedi wurde einmal umgenannt auf Revenge of Jedi, das war dann dieser Projektname quasi. Ja. Weil irgend so ein anderer Produzent, Regisseur hat gesagt, ey, der Titel Return klingt scheiße. Aber dann hat George Lucas am Ende, bevor der Film dann veröffentlicht wurde, den Film wieder umbenannt, wieder in Return of Jedi, weil er meinte, die Rache bzw. Revenge passt nicht zu den Jedis. Hätte ich auch sagen, jetzt als erstes gesagt, weil das nicht funktionieren kann, die Jedi sind ja jenen, die keine Rache haben, ne? So wie T-Bro das macht. Ne? Und dann habe ich noch einen Fact, und zwar, es wollte damals keiner mit Lucas zusammenarbeiten, weil die dachten, Star Wars wird der größte Flop der Menschheit. Ja, wie bei allen. Und Ding, ne? Die wussten, dass die auch nicht über das Budget verfügen von irgendwelchen Produktionsfirmen. Und dann haben die immer mit Absicht alle Filme, die beim, also wenn da irgendwie ein Star Wars Titel war, Catering und so, war dann immer im Schnitt teurer als normal. Und dann haben die, ich weiß jetzt nicht welchen Namen, den kann man googeln. Aber die haben Star Wars dann einen anderen Arbeitstitel gegeben, in der Zeit, wo die den Film abgedreht haben, damit dann die Caterer denken, ja hier, ne, so und so ist das. Ja, die ganzen Tricks und Tricks, ich habe auch gehört, Darth Vader, die Stimme, ist ja jemand anderes als ist hier der links. Schauspieler. Ja, wie heißt der denn? Earl Jones. Ja, ja, Earl Jones, der in Big Bang Theory. Der hat auch, der hat ja auch Löwenkönig. Das weißt du aus der Big Bang Theory-Folge, ja, genau. Wette ich mit dir. Aber das sind auch Facts, die man durch Serien kennt. Ja, ja, in der Tat. Nein, aber das Coole ist so, die haben das Drehbuch irgendwie stellenweise auch geschwärzt, dass die anderen Leute bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann die Rolle gespielt haben, nicht wussten, was passiert, damit bloß keiner irgendwelche Insider raushaut. Ja, also die haben das alles so gemanagt, dass bis der Film rauskam, keiner gewusst hat, was passiert da eigentlich. Perfekt eigentlich, so muss man das halt machen. Und es wusste auch keiner bis zur Veröffentlichung, dass Darth Vader Lukes Vater ist, weil James Earl Jones, da heißt ja James Earl Jones. Ich glaube, ja. Weil der hat das eingesprochen und ich glaube, es wussten nur, bis der Film rauskam, George Lucas und noch ein Produzent. Und das, er wahrscheinlich, ne? Ja, George Lucas und James Earl Jones, glaube ich, auch. Wenn er sagt, Luke, ich bin dein Vater, wird das wahrscheinlich wissen. Auf jeden Fall, die haben das so gemanagt, dass keiner wusste, dass Luke der Vater ist. Auch die Leute am Set nicht, als das gedreht wurde. Hut ab. Nur so kann man richtig Fernsehgeschichte, ne, Fernsehfilmgeschichte schreiben. Ultra witzig, oder? Das ist schon krass, ne? Also finde ich schon cool. Ja. Was es da alles immer so für Geschichten hinter den Kulissen gibt, das ist schon echt schon beeindruckend. Also wenn wir jetzt die 30 Minuten angekratzt. Wir sind schon am Kratzen. Wir sind schon am Kratzen. Ja, aber wir haben noch ein ganz, ganz, ganz immens wichtiges Thema. Punkt. Ganz wichtig, vielleicht sollten wir die nächste Folge doch vielleicht in einem Wochenrhythmus machen, damit wir nochmal das, obwohl können wir auch nachträglich besprechen, der letzte Auftritt von Stefan Raab im TV. Ich weiß ja nicht, ob du das verfolgt hast, aber die letzten Tage dreht er ja richtig auf. Der hat wieder mega viele Stars in einer Folge. Gestern alleine war es, glaube ich, irgend so ein Fatzke. Dann Echo Fresh, dann Echo Fresh ist ein Star. Dann Helge Schneider war da. Also mega, was da jetzt für Leute an den Start kommen, so mega. Und jeden Abend so voll krasse Leute. Also mehrere krasse Leute. Mehrere? Ich glaube, der will jetzt nochmal voll aufdrehen. Nochmal richtiges Feuerwerk. Ja, gehört sich ja auch an. Ne? Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass er am 1. April 2016 wiederkommt und sagt, ach Mensch, ich wollte euch nur verarschen. Ich hätte es voll geil gefunden, wenn er ein Jahr Urlaub genommen hätte, gesagt hat, ein Jahr kein TV Total und dann kommt er wieder. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ohne, also TV Total habe ich schon ewig nicht mehr geguckt, das heißt, damit könnte ich leben, wenn das aufhört, aber Schlag den Raab trifft mich sehr. Also ja, das ist ein Schlag auch. in die Rabengegend halt. Ne? Also das und das Allergeilste, ProSieben plant so für den Januar, weil die noch nicht wissen, was die da machen. Das ist ja auch so ein Lagerfeuerverein. Die wissen schon voll lange, dass Stefan Raab aufhört, aber haben keinen Plan für den Januar. Und jetzt soll der Januar gefüllt werden mit Big Bang Theory. Das gibt's doch nicht. In einer Woche soll es 74 Ausstrahlungen geben. Ja. Das ist doch voll krank. Ja, ist doch gut. Was haben die für ein Problem, ey? Ja, also damit wissen sie auf jeden Fall, dass sie die Quote voll kriegen. Ne? Aber jetzt zu unserer Prophezeiung. Ja, da sind wir doch beim Thema ProSieben, wir wären schon ganz richtig, ne? Wir sind beim Thema ProSieben. Am Wochenende, am 12. steht ja wieder was an. Heute. Ja, aber das meine ich ja, es steht ja was an. Heute, also, am Wochenende. Die Leute wissen ja schon, wenn die uns später hören, 2-3 Tage, man hört ja nicht sofort so einen Podcast, aber die wissen ja dann Bescheid. Die wissen ja Bescheid. Richtig. Ja. Und heute Abend ist ja das große Duell wieder, ne? Das große Duell. Klaas. Ja. Und was meinst du, wer gewinnt? Ich bin diesmal für Klaas. Nein, darfst du nicht, das ist mein Doppelgänger. Das geht doch nicht. Natürlich ist das so, ne? Oh, außerdem, wie unwahrscheinlich ist das, dass halt Klaas den Hattrick von. Ne? Wie unwahrscheinlich ist das? Das ist nicht unwahrscheinlich. Natürlich das ist mega wahrscheinlich. Das ist nicht wahrscheinlich. Der ist einfach mal cool drauf, der ist viel besser. Ja, aber weil das ein Doppelgänger ist. Weil, oder? Du aussiehst wie der, darfst du für Klaas, ich gegen Joko. Also ich für. ich bin für Klaas, du gegen Joko, okay. Alles klar. Herzen, dann läuft das ja, ne? Im Herzen denke ich sowieso, dass Klaas gewinnt, aber bezüglich der Wette bin ich halt für Joko. Du glaubst immer, dass ich dir die Wette gewinne oder das, was ich sage, die Wette gewinnt. Aber das stimmt gar nicht, das stimmt. Nein, ich sage, den Wettbewerb gewinnt definitiv Klaas. So, aber du gewinnst die Wette. Ja, vielleicht auch nicht, ne? Nein, also ich glaube nicht. Wir können ja eine Wette auf die Wette machen, dann merkt sich das ja aus. Du meinst ernsthaft, dass der den Hattrick holt? So sicher? Ja, definitiv. Und dann wird der Montag wieder dann mit seiner Uniform bei Circus Halligalli auflaufen, wie so ein rausgeputzter Gockel. Ja. Und was wetten wir denn? Den Wetteinsatz müssen wir ja auch nochmal festlegen. Ja, ich würde sagen, wir hatten bisher, glaube ich, immer Bonbons. Die Dönerwette laufen bei dem Joko in Klaas Geschichte, oder? Stimmt, aber ich schulde dir noch einen Döner, deswegen würde ich daraus eine Bonbon-Wette machen. Können wir sowas einfach machen, halt, ne? Unsere Statuten und Tradition einfach so über den Haufen werfen? Ja. In der vorweihnachtlichen Zeit, wo man doch geben und nehmen, je nachdem, ganz groß schreibt. Ja. Können wir das einfach machen? Ich weiß nicht. Also. Kann man das? Ich hatte so Bedenken. Alter. Ja, da machen wir halt einen Döner. Den anderen muss ich jetzt ja theoretisch nächste Woche irgendwann mal aus. Falls du gewinnen sollst und so weiter, können wir uns ja quasi halt hier deinen eigenen Döner selber bezahlen. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, das klingt gut. Falls nicht? Ja, dann machen wir musstest das. Musstest du allerdings zweimal. Ja, das kriegen wir mich hin. Zum Essen ausführen. Ja. Boah. Hol dich auch ab, ne? Ja. Und ich sag deinen Eltern, dass ich dich vor 10 Uhr wieder zu Hause abfülle. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Wie der Brotkrumen. Ja. Was sind das denn für Brotkrumen? Herr Minimatze, Brotkrummer, ne? Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Ja, cool, dann haben wir eine Wette, Döner. Das heißt, Joghurt und Glas heute Abend, ne? Wer Joghurt gewinnt? Glas heute das Abend. Epische. Dann, schauen wir mal, was da kommt. Duell, ne? Ja. Find ich gut, ne? Jetzt, ja, aber weil wir jetzt immer von heute sprechen, das heißt, dann darf ich die Folge ja erst am Samstag hochladen. Also am Samstag, wir müssen, dass wir direkt hochgeladen nach der Veranstaltung gehen. Ja, ja, wir sind hier wirklich gerade am Samstag. Ich habe gerade nur einen Joke gemacht. Wir sind hier wirklich am Samstag. Natürlich. Und sitzen und nehmen hier auf. Also das ist ultra cool. Und direkt nach der Aufnahme wird das dann gleich online gestellt und dann geht's schon ab. Ein paar Stunden später, das Finale, große Tagesfinale. Joko gegen Klaas. Und T-Bro gegen T-Bro irgendwo auch, ne? Vielleicht sollten wir auch mal so einen Contest machen, den einer moderiert. Wir machen so coole Sachen, so Wettläufe und irgendwelche komischen Sachen und irgendeiner kommentiert das. Also ist nur auditiv. Ja. Ich habe eine mega Idee. Wir machen für irgendeine Folge im kommenden Jahr, wir bringen unsere Fußballklamotten hier mit zur Arbeit, gehen hier um die Ecke auf den Bolzplatz. Einer kommentiert. Gehen wir im Bolzplatz direkt? Wir haben hier in der Nähe irgendwo bestimmt einen Bolzplatz. Oder wir treffen uns an einem Bolzplatz. Und dann kommentiert das einer und wir machen dann Elfmeterschießen. Wer gewinnt oder so. Das ist ja ultra cool. Und das muss einer so anmoderieren, so schön sportlich, so. Ja, und er läuft an. Welche Ecke peilt er an? Das kann ich doch. Das wissen wir nicht. Und. Ja, schade. Er hat gehalten. Oder irgendwie so, ne? Und dann machen wir mal so eine Challenge vielleicht. So ein Elfmeter-Turnier oder so. Das wäre doch ein schöner Ausblick für das kommende Prophetenjahr, ne? Für 2016. Ja. Finde ich auch gut. Finde ich gut. Wobei aktuell im Dezember ist ja immer noch um die 10 bis 15 Grad. Wir können das eigentlich auch jetzt machen. Ja, wir können das jetzt nicht machen, weil wir jetzt ja schon quasi, das ist die Special-Folge zum 12.12. Ja. Und danach die Woche, oder in zwei Wochen oder wie auch immer, ist die Weihnachtsfolge. Und dann ist die, da wollen kommt wir auch noch mal so ein Silvester Skype-Gruß raushauen? Ich glaube, das wird schwierig werden. Ach ja, weil du bestimmt alkoholisiert bist ich und bin auch gar nicht. Stadium gespielt hast. Ich bin auch gar nicht da. Du bist ja gar nicht da. Ich bin ja ganz woanders. Irgendwo. Ja. Wo bist du denn? In Phantasialand. Irgendwo in der Nähe von Tatooine, glaube ich. Ne? Ja, unterwegs sein. Ja, ich dachte, ich fahre mal wieder in die Heimat Mos Eisley oder so. Ja, Mos Eisley, ja. Da, wo man sich halt auskennt, ne? Ja, da, wo ich so ein paar Podracer, Podraces mache. Ja, ich muss ja auch mich um meine Kantine kümmern. Ne? Finde ich gut. So muss das ja auch laufen. Ja. Und ich finde, wir müssen auch in der nächsten Folge darüber reden, wie wir Star Wars fanden. Ja, definitiv. Das heißt, wir haben schon mal Star Wars als Thema, wir haben Stefan Raab als Thema, wir haben Weihnachten als Thema und Ausblick auf 2016. Da müssen wir aber und Rückblick nochmal ein paar lustige Sachen von 2015. Das heißt, rein theoretisch müssen wir eine Mega-Folge machen, die so eine Stunde geht. Ja, vielleicht. Oder ich würde sagen, wir nehmen die eine Stunde auf, aber splitten die in zwei Teile. Tja. Und dann lade ich die kurz vor Silvester hoch und da können wir auch noch hier unsere Neujahrswünsche machen. Also hier von wegen guten Rutsch, ihr Spacken und so, ne? Guck, dann machen wir da einfach ein Star Wars Special draus, machen halt 6 Teile raus. Ein Star Wars und bringen jeden Tag eins raus, halt, ne? Zack, so. Ja, oder so. Wir bringen jeden Tag eins raus. Dann machen wir 6:20, dann haben wir eine Stunde. Zwei Stunden. Ja, irgendwie. Ja, da kriegen wir hin. Ja, an der Stelle hier, Freunde der Sonne, Feliz Navidad, Arrivederci. Ja. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal raus. 38 Minuten, das reicht mir jetzt auch. Wir sind raus. Wir sind raus. Tschüss. Ciao, ciao.